und Fred. Hey, herzlich willkommen bei Lucky und Fred. Grüße auch an dieser Stelle. Schön, dass du wieder da bist, Lucky. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Grüße auch an dieser Stelle an unsere treuen Hörer Herbert und Klaas, die persönlich nachgefragt haben, wann die nächste Folge kommt. Hier ist sie. Es ist ein bisschen was passiert in den letzten Wochen, aber nicht so viel. Wir haben eine Liste zusammengestellt, umfasst. Also ein Telefonbuch. Ja, aber von New York. Wir können auch einfach mal hier ad hoc in medias res irgendwie so Dartpfeile draufwerfen und landen dann zum Beispiel beim Programmpunkt Horrorclown. Hat man nichts mehr von gehört, nachdem Halloween durch war? Nachdem eigentlich der Vereinsvorsitzende aller Horrorclowns zum US-Präsidenten gewählt worden ist. Der Tod von Oleg Popov war vom Timing her fast das Schlechteste, was letztes Jahr passieren konnte, bis dann George Michael an Weihnachten verstorben ist. Das war schon sehr genial. Ich habe mal mit Karl, mit meinem Sohn, gesagt, wir gehen Geschenke kaufen für Bini und Ellie, also für Frau und Tochter aus meiner Sicht, Schwester und Mutter aus seiner Sicht. Und der Deal ist, wir gehen aus jedem Laden sofort raus, wo Last Christmas läuft. Und es war so scheiße, wir haben kein einziges Geschenk bekommen, weil wir ständig aus irgendwelchen Drogerien und Karstadtsgalerien und so. Aber es tat mir schon leid, dass... Und dann einen Tag später Carrie Fisher, das war irgendwie so nochmal der richtig fiese Leberhaken am Ende einer ohnehin schon nicht so richtig gut gelaufenen Saison, was prominenten Tote angeht. Also aus Sicht des Todes dann vielleicht doch erfolgreich. Exzellent gelaufen, ja. Eigentlich. Also große Sammlungen gemacht. Weltgeschehen. Wir kommen nicht umhin, über Donald Trump zu sprechen. Mhm. Wir mussten jetzt auch diesen Podcast heute aufzeichnen, in der Hoffnung einfach, dass wir es noch schaffen, einen zu machen, bevor die Präsidentschaft schon wieder zu Ende ist. Das wäre schön. Es ist wohl as we are taping, wie man im angelsächsischen Journalismus sagt, findet wohl gerade wieder eine Pressekonferenz statt, die laut Twitter auch wieder einen Ausbund an sensationellem... so quasi, wenn man sich jetzt sehr schlimme Verkehrsunfälle vorstellt. Ist das nicht so? Also es gibt ja eine Fraktion, die sagt, das ist ein Spuk, der schnell vorbei ist, der verliert die Lust oder er macht so viele Fehler, dass es tatsächlich so ein Impeachment-Verfahren geben kann. Stehst du dem Gedanken nahe? Ich glaube, dass diese Berichterstattung The First 100 Days, die BBC und CNN immer wieder einblenden, dass das sehr, sehr optimistisch oder in dem Fall pessimistisch gedacht war. Ich glaube, der macht die nicht voll. Echt? Ja. Was hältst du von der These, dass Trump als Unternehmer ja krachend mehrfach und dramatisch gescheitert war? Ich glaube, insgesamt 4 Konkurse. Er war ja auch nicht in der Lage oder nicht bereit, seine Steuererklärung, seine Vermögensverhältnisse offenzulegen, was ich ehrlich gesagt ziemlich völlig okay finde, wenn es nicht vorher alle anderen auch getan hätten. Also ich möchte nicht die Steuererklärung von Frau Merkel oder Herrn Schulz und wer alles, das möchte ich nicht sehen. Und dann haben die Banken irgendwann in der Konkurseröffnung und Verwaltung des ehemaligen Trump-Imperiums, der Trump-Ruine gesagt, okay, das sind eine Menge Immobilien, das Taj Mahal, dieser Glücksspieltempel, der Trump Tower, andere Immobilien, die sind einfach weniger wert, wenn der Name nicht mehr draufsteht. Das heißt, die Banken haben Trump am Leben gehalten, haben ihn zum Geschäftsführer in seinem früheren Unternehmen gemacht, eine Apanage gezahlt und gesagt, dafür bleibt halt dein blöder Name draufkleben. Und ich glaube, das ist das Erfolgskonzept von Trump. Das heißt, politischer Konkurs und irgendwelche Leute, die sich vielleicht nicht auf der Vorderbühne zeigen wollen, sagen, wir machen jetzt jeden Rassismus, jeden Mauerbau, jeden Bullshit und schreiben da Trump drauf. Wie ein Franchise, wie McDonald's. Sie können auch nicht kochen, aber wenn der Name draufsteht, essen viele Leute diesen Dreck für Geld. Ja, also ich glaube auf alle Fälle, dass natürlich Trump nicht irgendwie selber eine groß handelnde Figur ist oder sowas. Mhm. Irgendwann ist auch offensichtlich geworden, dass der selber nicht gemerkt hat, was da passiert. Mhm. Spätestens als er im Weißen Haus war und dann irgendwie hinterher zu Protokoll gegeben hat, dass da ja sehr viele Menschen arbeiten. Und das ist ein Fuchs. Ja, ich glaube, der wollte gar nicht gewinnen. Bei einer guten Castingshow, die willst du vielleicht gewinnen. Wir als Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir es schauen, wissen aber, nachdem der gewonnen hat, sehen wir den nie mehr wieder. Also Alexander Klavs muss immer noch irgendwo Musical singen und wer alle anderen gewonnen hat, weiß man eigentlich nicht mehr. Und das ist jetzt das Vertrackte, dass du bei diesem Präsidentencasting musst der nachher noch irgendwas machen. Deine Theorie ist nicht viel, nicht lang. Ja, und es gibt ja wiederum die Theorie, dass man quasi live sehen kann, wie Donald Trump entscheidet, Präsident zu werden oder zumindest zu kandidieren, nämlich vor ein paar Jahren, als es beim White House Correspondents Dinner, als Barack Obama ihn niedergemacht hat, gegrillt hat. Ja. Und wenn man sich das Video anguckt, kann man wirklich im Gesichtsausdruck von Donald Trump ablesen, wie er gerade beschließt, euch Fickern werde ich es zeigen. Es gibt eine exzellente Arte-Doku, wo das erzählt wird und wo man diese Szene auch nochmal sehen kann und wo Obama sagt, ja gut, meine Geburtsurkunde, und dann kommt ein Trickfilm aus König der Löwen, wo der kleine Löwe alt geboren wird, und dann sagt Obama so, das ist die Wahrheit, ich bin ein Löwenkind aus Afrika. Und der Saal brüllt sich ab und die Kamera schwenkt auf den nur halb ausgeleuchteten Trump, was seiner Figur immer, Frisur immer gut tut, seiner Figur auch. Und ja, die These des Films, dieses Arte-Films, der noch in der Mediathek steht, ist auch, das hat so reingehauen, hat er gesagt, okay, ich werde es euch zeigen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil halt sehr viel psychologisiert wird da aus der Ferne und sowas, aber es gibt ja Sachen, die sind einfach sehr, sehr offensichtlich. Und ich glaube, Trump ist jemand, der mit allem im Leben immer durchgekommen ist. Was hältst du von den Vergleichen, die FAZ hat es aufgebraucht und ich glaube ich, mit Wilhelm II.? Ich weiß ehrlich gesagt viel zu wenig über Wilhelm II., um da mithalten zu können. Naja, heute sagt man über Wilhelm II., der war wahrscheinlich ganz leicht psychoneurotisch. Also das lappte dann schon von schwieriger Charakter in Richtung, Herr Doktor, können Sie helfen? Und frappierend tut mich an dem Vergleich, es ist 100 Jahre her, und man eigentlich bis zu Trump gedacht hätte, okay, wenn so einer nochmal kommt, also das werden wir wohl merken und da werden wir wohl Mittel haben, was vielleicht Herrn Trump sehr unrecht tut, aber ja. Hast du so ein Inselgefühl? Ich habe so ein Inselgefühl, das heißt, so als würde man auf einer Eisplatte stehen, die unendlich groß ist, und man sagt, wahrscheinlich ist das hier der Südpol, und auf einmal sagst du, nee, das sind ja nur noch 20 mal 20 Meter, weil das holländische Ende schmilzt weg, das österreichische Ende ist schon ganz schön angefressen, das französische Ende, Riesending, kann wegbrechen, das amerikanische Ende ist schon unter Wasser, und auf einmal ist da nur eine kleine Insel mit diesem schwarz-rot-goldenen Partyfähnchen drauf, und das ist jetzt die Insel der Liberalität, der freien Meinungsäußerung, auch der gelebten Verfassungswerte. Gestern haben wir uns noch darüber aufgeregt, wie schön demoliert die Verfassungswerte in diesem Land sind, und heute sagen wir, ey, es taut, geht's hier so? Mich beschleicht tatsächlich so seit anderthalb Jahren ungefähr so ein merkwürdiges Gefühl von Patriotismus. Wo ich so denke, mein, ja, du auch noch. Wo ich so denke, hey, es gibt Dinge, die wir hier natürlich angehen müssen, Kinderarmut, alles Mögliche, es gibt ganz viele Dinge, aber es geht uns ziemlich okay hier, allen, und als Staat und als Gesellschaft, was wir hier ausstrahlen, gerade mit unserer Geschichte, das ist gerade ziemlich überall sonst deutlich schlimmer, wo ich so denke, ja, okay. Also wenn unsere Wahl die zwischen Merkel und Schulz ist, dann muss man sagen, darum beneiden uns aber 98% der Demokratien in der Welt. Ja, für Trump war es ein Wahlkampfkracher zu sagen, Leute, macht euch nichts vor, ich verrate euch ein großes Geheimnis. It's true, it's awesome, it's true. Clinton ist die amerikanische Merkel. Also normalerweise sagte, okay, wenn die Clinton-Wahlkämpfer, haben wir schon die Arme oben gehabt, aber das war schon ein Zeichen dafür, vermutlich Kommunistin, linksradikal, ganz schlimmer Finger. Und dass die Deutschen jetzt noch jemand links von Merkel haben, unvorstellbar. Wie ist denn das für dich? Was ich sehr faszinierend fand nach der Wahl von Donald Trump. Mal kritisch nachgehakt, ja. Lukas, was fandest du eigentlich so besonders faszinierend nach der Wahl von Donald Trump? Ich gehe da gleich mal rein. Sofort, also am nächsten Morgen setzte ja die liberale bis linke Selbstzerfleischung ein. Also eigentlich der übliche Zustand, in dem sich gerade das linke Lager befindet. Und es wurde die Schuld gesucht überall, also bei Hillary Clinton. Bei uns selbst, wir waren es, wir hätten denen zuhören müssen, als ob man irgendwas davon hat, wenn man Menschen, die offensichtlich... also... Man hätte diesen Trump-Wählern zuhören können? Man hätte diesen Trump-Wählern zuhören können. Du kannst auch deinem Auto zuhören, wenn der Kolbenfresser durch die Motorhaube sägt. Aber das Auto fährt halt dann trotzdem nicht mehr, wenn du sagst, alles in Ordnung. Es setzte sofort dann ein, ja, wir müssen auf die zugehen, diese Filterblasen und sowas. Das hätte es, glaube ich, im umgekehrten Fall, wenn Clinton gewonnen hätte, niemals gegeben. Niemals hätte das rechte das Lager, Bürgerliche, das rechte Lager gesagt, wir müssen den Linken mehr zuhören oder sowas. Wir hätten gesagt, wir hätten sie einsperren müssen, wir hätten sie schon vorher einsperren müssen. Nein, Widerspruch. Ja? Erstens Bernie Sanders. Zweitens, in der Inaugurationsrede spricht Trump auf einmal von alleinerziehenden Müttern, die mit ihren Kindern in den Slums unserer Städte verkommen, von einer Industrielandschaft, in der die Fabriken aufragen wie Grabsteine, von Jobs, der hält eine rabulistische, sozialistische Sarah Wagenknecht-Rede. Also nicht nur der Vorwurf an Wagenknecht, dass sie mit Gastrecht verwirkt und wer in Belgien studiert wie ich, der sollte einfach mal die Fresse halten. Also dann ist das politische Spektrum auf einmal doch, wollte ich nie einsehen, weil das immer so ein frommer Heiner-Geißler-Spruch war, dass links und rechts sich dann irgendwann angleichen oder dass das politische Spektrum ein Kreis sei und dass man eben nur bei der Union in der Mitte gut aufgehoben sei, weil links und rechts, linksradikal, rechtsradikal dann das Gleiche ist. Es schließt sich der Kreis, wenn die Richtung stimmt. Und dass der Trump bei seiner Inauguration, die ja eigentlich war das ja nur so ein Fußballer, der noch nicht gemerkt hat, dass abgepfiffen ist und der noch drei Gegenspieler ummäht, obwohl die schon auf dem Weg unter die Dusche sind, also den Wahlkampf fortsetzte, der hat da so eine rabulistische Sozialistenrede gehalten. Das heißt, der weiß eigentlich, wo sein Klientel herkommt, aus der tiefen Ungerechtigkeit der Gesellschaft, aus der sozialen Ungerechtigkeit. Da tust du jetzt so, als ob Trump das wüsste und als ob das Trumps Rede gewesen sei. Es war aber natürlich nicht Trumps Rede, sondern es war im Wesentlichen die Rede von Steve Bannon, der... Die aus Fernsehserien zusammenkompiliert hatte, oder? Der ja eine, ich will nicht sagen schillernde, aber womöglich trifft es das doch, Figur in diesem ganzen Theater. Die entscheidende Frage im Bundestagswahlkampf 2017 ist, wem gehört der Kopfverlag und berät er Angela Merkel? Liebe Hörer, falls Sie nicht wissen, wie Steve Bannon ausschaut, einfach mal googeln und dann sich immer dabei vorstellen, dass dieser Mann der Meinung ist, der Gipfel der Schöpfung zu sein als weißer Mann. Und das ist eine interessante Parallele zu Goebbels und seinem Hinkefuß und seinem, wie wir bei uns im Verband fürs deutsche Rassehunde, wie sie sagen, zuchtausschließenden Menge, dass der ja nach den Nürnberger Rassegesetzen aber schon gar kein Kind und hatte aber 5. Und die hat er dann aber alle selber umgebracht, beziehungsweise seiner Frau. Und das ist tatsächlich eigentlich auch das Schlimmste und Gruseligste an dieser Regierung. Also Trump selbst ist eigentlich nur so ein Clown. Ist es schwierig? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, er ist... Man weiß es nicht. Ich habe neulich einen Artikel gelesen im New Yorker von Emily Nussbaum, die erklärt, wie Witze die Wahl gewonnen haben und die Trumps Verhalten im Wahlkampf und sowas vergleicht mit bestimmten Comedians, deren Namen mir jetzt natürlich nicht mehr einfallen, und die aber sagt, es ist in der amerikanischen Comedy immer schon so gewesen, dass es bestimmte Leute gab, die unfassbare Dinge gesagt haben und dann immer gesagt haben, ist doch nur ein Scherz, das habe ich ja nicht ich gesagt, sondern es ist ja nur so eine Rolle und sowas. Und auf diesem Scheitelpunkt der Welle gesurft sind und das sei quasi auch das gewesen, was Trump im Wahlkampf gemacht hat. Und ich habe Trump im Wahlkampf nie verstanden, weil ich das immer alles nur schlimm und gruselig fand und auch seine ganze Art und sowas. Seine Wähler finden das lustig? Ja, und wenn man aber weiß, also den popkulturellen Hintergrund irgendwann mal hergestellt hat, dann versteht man ihn plötzlich anders. Also zum Beispiel gab es letzte Woche irgendwie eine Szene, die durchs Internet ging. Ich weiß den Kontext nicht mehr. Trump saß mit anderen Leuten irgendwie an einem Tisch und irgendjemand sagte irgendwas und Trump sagte sinngemäß so, wer ist das, soll ich ihn wegsperren lassen? Und man würde erstmal sagen, Alter, das kannst du doch als Presse, das ist ja unfassbar und sowas. Und wenn man aber weiß, dass das dessen Humorverständnis ist, so wie das Humorverständnis merkwürdiger Onkels und sowas im Familienkreis, dann versteht man plötzlich auch, warum das tatsächlich auch lustig verstanden werden kann. Und das hat mir halt irgendwie einen völlig neuen Blick rückwirkend gegeben auf diesen ganzen Wahlkampf und sowas, wo ich bei allem gedacht habe... Das können die doch nicht akzeptieren. Als er diesen behinderten Reporter nachgemacht hat, wo man sagen muss, normalerweise wäre das Ende jedweder Karriere gewesen. Aber es gibt diesen Unterschied, dass ich erinnere mich an Dirty Harry, der dieses Bapperl kriegte bei Sat.1, weil er halt die Witze machte, die man eigentlich jetzt nicht mehr machen kann, der dann auch seine Eskalation mit Polen hatte, mit seinen ewigen blöden Polenwitzen. Das gab es bei Rudi Carrell und dem Angriff auf den Ayatollah, wo er dann sogar Polizeischutz hatte und diese Methode ganz explizit, wie du sie eben beschrieben hast, das meinen wir ja nicht so, dass der Herr Erdogan jetzt wirklich zu viele Neigungen hat, sondern wir wollten ja nur mal, ist die Methode Böhmermann, kann man sagen, drei unterschiedliche Arschlöcher vor dem Herrn, die werden alle nicht Bundeskanzler. Das ist doch der Unterschied. Ja. In Amerika schon. In Amerika schon, aber... Das heißt, der Amerikaner denkt noch sozialistischer, als wir uns es je zu träumen wagten. Letztlich die Banken, das Big Business leitet dieses Land und die Regierung ist der politische Flügel. das ist das Maskottchen auf der rechten Hand, das ist ein bisschen Dutzi, Dutzi, Dutzi, hallo Herr Staatspräsident, hallo Herr Staatsbesuch macht. Da haben wir Europäer tatsächlich noch ein altes Verständnis davon, dass sich Wirtschaft, Kultur, Sport, Business, Banken, Geld, Finanz, Hochfinanz unter eine staatliche Leitung unterordnen. Ich glaube, das Konzept haben die aufgegeben, sonst funktioniert das nicht, was du sagst. Die wählen das als guter Entertainment-Alternative. Die Clinton war eine schmierige Familienserie und Trump ist Western, Comedy-Western. Ja, Western oder halt dieses, was er tatsächlich ist, Reality-TV-Star. So, dann können wir uns jetzt nicht weiter drücken, weil jetzt ist ja die Frage Deutschland. Jürgen Wiemers hat vor einem Jahr auf Martin Schulz gewettet. Hätte ich auch gemacht. Wenn du Jürgen Wiemers wärst. Wenn ich gewettet hätte. Jürgen hat recht gehabt. Ich habe damals gedacht, ja, das ist ein total guter Wunsch, weil der Bürgermeister von Würselen spricht die Sprache der einfachen Leute auf der Straße in Würselen. Zweiter Bildungsweg, nicht verbildet mit Uni und Wichtigtour und akademisch. Europapolitik, die noch mal wesentlich komplizierter ist, meine ich, als Bundes- oder Landes- oder Kommunalpolitik. So erklären, dass die Leute nach zwei Sätzen das Gefühl haben, das habe ich jetzt verstanden. Erfolgreich Wahlkampf gegen Juncker geführt, der auch sehr volkstümlich sein kann. Da spricht so viel für Martin Schulz, nie wird er das. Also das, was mich davon abgehalten hat, zu glauben, dass Schulz Kanzlerkandidat würde, ist die Existenz von Sigmar Gabriel. Weil ich es niemals mirakulös dem Mann zugetraut hätte, dass der sagt, nee, okay, mach mal. Weil das widerspricht allem, was man über Sigmar Gabriel weiß. Ich hätte auch gedacht, dass sich so Alpha-Rüden einreden, ja, ja, aber in den 8 Monaten bis zur Wahl, da werden sie noch sehen, was sie an dem dicken Siege haben und ich schaffe das. Und ich war komplett überrascht. Ich habe eben auch aus den Jürgen Wiemers Gründen eben zitiert gedacht, das wäre schon ein verdammt cooler Move, auch weil sie dann einen Libero haben, der nicht in die Kabinettsdisziplin eingebunden ist. Aber dass Gabriel das hinkriegt, never ever. Und dann muss man sagen, er hat in den Koalitionsverhandlungen 2013, also als die Nacht am dunkelsten war, weil es wieder ins Bett mit der CDU ging und wieder alles schief lief, da hat er die Gunst genutzt und gesagt, und im Übrigen können wir auf Bundesebene auch mit Links und Grün gehen bei passender Gelegenheit. Das war damals sicherlich auch gemeint, um den linken Flügel zu beruhigen, dass es schon wieder mit der CDU weiterging. Das war damals ein bisschen absurd, weil sie hätten eine Mehrheit gehabt, Rot-Rot-Grün, oder haben ja jetzt in dieser Legislatur eine theoretische Mehrheit. Aber es war schlau, endlich dieses rote Sockending zuzumachen und einfach autoritär zu sagen, wir können. Wie er das gemacht hat, Merkel den Ball so durch den Hosenträger zu spielen, dass am Ende Steinmeier Bundespräsident wurde, I don't know. Bis hin zu der Pointe, dass Lammert eine puppenwitzige Konferenz gemacht hat. Also der Karl Harald Schmidt aus Bochum bei der Bundespräsidentenwahl eine sehr substanzielle, gute Rede gehalten hat und nochmal gezeigt hat, hey, die Union hätte einen Bundespräsidentenkandidaten sehr achtbaren gehabt. Er hat diesen Bundespräsidenten installiert, Gabriel, und er hat diese super Wollte gemacht, einen offenbar zunächst mal sehr wirksamen Kanzlerkandidaten zu präsentieren. Das war die einzige Sekunde, in der auch ich gesagt hätte, der Gabriel kann SPD-Vorsitzender bleiben. Ja, das habe ich dann nicht verstanden. Mit seinem Abgang zu zeigen, dass es eigentlich gekonnt hätte, ja, ist schon sehr beeindruckend. Und Schulz bleibt gar nichts anderes übrig, als zu sagen, danke, Sigi, Arschlecken, weil wir werden ja eine Koalitionsregierung bilden und dann kriegt der stärkste Koalitionspartner das Außenamt und du wirst es nicht bleiben. Ja. Also es ist jetzt auch nur noch einmal Müttergenesungswerk für Sigi Gabriel und in 8 Monaten, you never know. Ich weiß nicht, hast du eine Idee, wie er dieses Bundespräsidenten-Ding gespielt hat gegenüber Merkel? Er konnte sicher sagen, wir nominieren auf jeden Fall Frank Walter und ihr werdet jemanden bringen, der weniger populär ist. Das hat die damals nicht gestört, als sie Wulff durchgebracht hat gegen den von der Bild-Zeitung gefeierten Gauck. Ja. Also das alleine kann es doch nicht gewesen sein. Merkel spielt ja oder hat in den letzten Monaten immer in Richtung Schwarz-Grün gespielt. Ich glaube auch zum Beispiel, dass in dieser Legislaturperiode einfach die Ehe für alle noch nicht auf dem Tisch ist, weil Merkel die als Verhandlungsmasse für Schwarz-Grün braucht. Mhm. Das heißt, wenn sie jetzt gesagt hätten, ja, okay, ich weiß nicht, 70% der Bevölkerung sagen, finden wir okay, wenn auch Männer Männer heiraten und Frauen Frauen. Na gut, wir sind hier nicht in Irland. Da hätte man ja drauf reagieren können. Jemand wie Merkel, der immer auf Umfragen reagiert und hätte sagen können, ja, okay, dann gehen wir es jetzt doch mal an. Ich tue mich zwar schwer damit, aber so, und das braucht sie halt noch, damit sie den Grünen irgendwas liefern kann. Aber da hat er ja schon die baden-württembergische Stimmungskanone Ötzi dazwischen gefeuert mit der Homo-Zwangsehe oder was war sein. Ja, und die andere baden-württembergische Stimmungskanone, Baden-Württemberg, mein Gott, der Minister Kretschmann, ja, ja. Der ja auch sich schwer tut mit Mit vielem. Vielem. Vielem. Deutscher Sprache. Grüner Politik. Ja, was mich einfach auch immer wieder darin bestärkt zu sagen, südlich von Bonn, Köln, südlich von Düsseldorf kann man... Benrather Linie, ja, sagt man ja auch. Ja. Frauke Petri ist schwanger. Muss man einfach als Faktor... Das ist ja nicht irre. Das kann ja passieren. Ja. Da hatte ich noch gedacht... Ist das zynisches Kalkül, dass heute hauen wir auf die Frauke Petri? Perfektes Timing, neue Wahl, neues Kind. Wusstest du übrigens, dass dadurch, dass Herr Prezell, er heißt Prezell, wie ich jetzt gelernt habe, völlig absurderweise, ich habe übrigens immer noch keine Zeitung gefunden, wo es um die AfD geht und als Überschrift Pretzel Logic, das große Album von Steely Dan, du erinnerst dich, super, gewählt wäre. Liebe Journalisten, Pretzel Logic, you're welcome. Mhm. Können wir gerne einspielen auch. Ja, Barrytown, hit it. Dadurch, dass Herr Prezell und Frau Petri jetzt verheiratet sind, können die nicht in unterschiedlichen Bundesländern im Landtag sitzen, weil Ehepaare nur einen gemeinsamen Erstwohnsitz haben können. Und das heißt, entweder wohnen sie in Nordrhein-Westfalen oder in Sachsen. Ach, das ist ja noch. Das heißt, ist ja ein Ding. Das wird jetzt schwierig für die. Sie kann dann da nicht woanders kandidieren. Entweder kann er nicht hier kandidieren oder sie müsste aus dem Land. Aber dieses Wahlplakat von der dicken, also jetzt schwangerschaftsbedingt dicken Petri mit dem Claim mehr für ihre Stimme? Ich weiß auch nicht, wieso die in allen Talkshows rumsitzt und niemand einer fragt, was mal auf in ihrem Programm steht. Wir müssen zurückkehren zur Familie. Die Familie ist der hohe Wert, nicht die Alleinerziehenden und nicht das staatliche Durchalimentieren von allen möglichen Familienruinen. Sie leben vor 4 Kinder von ihr beim Vater. Der Vater hat sich schon überlegt, einen anderen Namen zu nehmen, weil er wegen der Politik seiner Frau so angepöbelt wird. Das ist, glaube ich, Pfarrer. 4 Kinder von ihm bei der Mutter. Und jetzt setzen sie noch eins drauf. Alles super, alles fein, aber dann reden die mit der Petri über, wie sie jetzt das Wahlergebnis der Bundespräsidentenwahl einschätzt. I don't give a dime. Die sollen fragen, warum wirfst du allen vor, dass sie verheuchelt und Altpartei sind und wieso gelingt es denen auf offener Bühne vorzuführen, dass sie sich einen Dreck an das halten, was in ihrem Programm steht. Aber gut, komm. Die sind heillos überbewertet. Wir müssen uns Gedanken machen über die Grünen. Dann, was die SPD gewinnt, verlieren zurzeit die Grünen. Ich wollte gerade sagen, machen wir uns so lange Gedanken, solange es noch geht. Weil die Besetzung Vorzeigemigrant und Kirchentagspräsidentin total falsch ist. Ja, weil auch die Grünen im Prinzip von Angela Merkel links überholt wurden und eingesammelt wurden. Ja. Und es nicht... Wo drin? Du meinst in der Flüchtlingspolitik oder... Ja, so in allem... Habituell. Habituell auch. Ja, also Angela Merkel ist schon mehr Manufaktum, die Grünen sind noch Ikea eigentlich. Ja. Und das wirklich Fiese ist ja eigentlich, wenn wir uns die Weltlage angucken und alle Themen angucken, die es gibt und sowas. Und das eine Thema, über das wir sprechen sollten, ist Klimawandel, ist Umweltschutz. Das sind zwei. Ja, das andere? Ist Migration, drei. Klimawandel, Umweltschutz, Migration. Klimawandel und Umweltschutz habe ich jetzt irgendwie in einem... Oh, kannst du machen. Migration hängt dann übrigens mit dran wegen der Klimawandel. Wenn die irgendwann hier ankommen, weil sie sagen, es geht gar nicht mehr um Hunger, sondern es geht um Arsch abfrieren oder verbrennen, ja. Insofern siehst du schon, warum Klimawandel das große Thema ist, weil daran eigentlich alles dranhängt. Wir diskutieren aber auch mehr als 30 Jahre nach Aufkommen der Grünen und der Umweltbewegung und sowas über völlig andere Dinge. Wir sprechen über Sachen, von denen wir glaubten, dass wir sie seit 50, 60, 70 Jahren eher abgehakt hätten. Und das ist das Problem der Grünen, weil sich im Moment niemand fürs Thema Umwelt und sowas interessiert. Also wo sie punkten könnten, wo aber auch abgeräumt wurde teilweise von Merkel mit ihrem grandiosen Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg. Man muss auch die Frage vielleicht stellen, überleben sich manche Parteien einfach? Also ich hätte auch bei der SPD gesagt, im Prinzip ist das vielleicht durch. Ja, haben ja auch viele gesagt, das ist eben das Ende des sozialdemokratischen Zeitalters oder das 20. war das sozialdemokratische Jahrhundert und nun sind wir drüber weg. Da lassen wir uns mal überraschen. Man muss vielleicht auch betrachten, dass die Grünen als Juniorpartner, und so ist ja auch ein bisschen die Wahl gelaufen, da ist ja jetzt kein linker Exponent wie Hofreiter es hätte sein können oder Trittin es war. Also diese vorbeugende Anschmiegung an eine mögliche schwarz-grüne Koalition ist sehr deutlich zum Ausdruck gebracht und verfängt offenbar nicht. Dann ist der Teil Wähler, den die Grünen Grünen abfischen können, weil es keine ernstzunehmende liberale rechtsstaatliche Kraft gibt. Nur ein bisschen unter Druck, weil die FDP zumindest den Eindruck macht, als käme sie unterm Sauerstoffzelt weg. Das wird natürlich spannend, wenn die nachher Rot-Rot-Grün zu machen bereit wären und auch einen Spitzenkandidaten und die Punkte nicht einfangen. Das müssen wir aber jetzt auch alles, also da müssen sich die Parteien Gedanken drüber machen. Dieses Umfragehoch von Schulz ist ja erstmal eine gute Nachricht. Die Deutschen wollen einen Alternativen für Deutschland und freuen sich, wenn es kein Nazi ist. So. Ja. Und das alles andere muss er jetzt einlösen. Also ohne Programm wird das nichts. Das ist dann so als... Naja, Angela Merkel hat 3 Wahlen ohne Programm gewonnen. Nein. Sie hat 3 Wahlen mit dem Programm der SPD gewonnen, mit der Agenda-Politik und mit dem Mindestlohn und mit den Punkten, die sie da abgucken konnte. Die müssen jetzt nachrüsten, die SPD. Also ich glaube, bei der SPD, klar, gewinnt nachher einer mit irgendeinem Programm wie Schröder, zum Beispiel am FDP-Programm oder am CDU-FDP-Programm. Aber Schulz hat zum Beispiel was Schönes gesagt, für ihn wäre es ein Ziel, die Parität in der Sozialversicherung wiederherzustellen. Ich sehe keine Marschsäule, auch nicht aus 3 verzweifelten Gewerkschaftern und 2 Kirchenmitarbeitern, die dafür aufstehen. Aber sowas einfach mal zu sagen, ja, das stimmt. Eigentlich zahlen wir inzwischen unsere Rente, unser Arbeitslosengeld, unser Pflegegeld selber, weil die Arbeitgeber sich da still und heimlich und mit Lobbydruck draus verabschiedet haben, obwohl es doch uns und den Unternehmen im Moment angeblich so gut geht. So einen Sack mal aufzumachen, finde ich jedenfalls mal ein anderes Thema, als zu sagen, der Migrant ist an allem schuld. Ich reg mich auf. Komm, es muss doch noch mehr passiert sein. Irgendwas, was wir mal loben können. André Holm. Ja. Björn Höcke. Mir wäre es lieb, wenn wir nicht über Björn Höcke sprechen müssen. Absolut. Ich finde es auch absurd, also so sehr ich das verstehen kann, dass der Zentralrat der Juden in Deutschland gesagt hat, die AfD muss Björn Höcke ausschließen. Ja, und ist sie dann danach eine tolle Partei oder was? Hallo, lieber Zentralrat der Juden, aber auch ohne Björn Höcke werdet ihr sie scheiße finden, die AfD. So kenne ich euch und so kann ich euch auch nicht widersprechen. Das ist ja richtig, was du sagst, aber wenn eine Partei mit so jemandem wie Höcke kein Problem hat und Wähler mit jemandem wie Höcke und einer Partei inklusive Höcke kein Problem haben, dann sind das Leute, denen man sagen kann, dass sie Nazis unterstützen und dass sie kein Problem damit haben, Nazis zu wählen. Und insofern ist das schon... Ich habe mich neulich bei einem total perversen Telefonat erwischt. Und es war jetzt nur in sehr vermittelter Weise eine Telefonsexnummer, die ich angerufen hatte, nämlich die des geschätzten Kollegen, Mitglied der Bild-Chefredaktion, Nikolaus Blome. Vormals Mitglied der Spiegel-Chefredaktion, vormals Mitglied der Bild-Chefredaktion. Und ich hörte mich sagen... Mario Götze unter den... Herr Blome, Sie kennen ja die These von Professor Leggewie, Deutschland hat immer eine rechtspopulistische Partei gehabt, sie war halt nur als Zeitung getarnt. Warum versagt jetzt diese rechtspopulistische Partei und what the fuck? Denkt ihr eigentlich nach, was ihr da jetzt bitte mal macht, damit ihr wieder den schmutzigen Job macht, hinter die rechte Leitplanke zu göbeln? Und 2 Tage vor der Wahl zu sagen, ja, ist alles nicht so gut, aber wählt halt nochmal CDU oder irgendeine demokratische Partei. Die Antwort von Blome war, ich fürchte, da hat er recht, wir erreichen die nicht mehr. Die Wahrheit hinter der Wahrheit war, habe ich tatsächlich den Chefredakteur der Bild-Zeitung gebeten, wieder Rechter zu werden? Was war das denn mit einem gespenstischen Albtraum? Ja, aber mit Julian Reichelt an Bord muss man sich auch keine Sorgen machen, das Bild jetzt irgendwie in humanistische, freundliche, liberale Fahrwasser kommt. Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland. Reichelt. Okay. Jetzt reichelt's. Haben wir noch ein paar Namen, über die wir nichts sagen? Es gab ja tatsächlich im Dezember einen Terroranschlag in Deutschland. Und ging mir eben durch den Kopf. Das hat man irgendwie... Also Fukushima hat Deutschland politisch auf den Kopf gestellt, das war ziemlich weit weg, hat Merkel, die gerade ins Atom wieder einsteigen wollte, zum finalen und heftigen Ausstieg bewegt, hat die Grünen zu ihrem ersten Ministerpräsidenten gebracht, hat die FDP fast erschossen in diesen beiden Landtagswahlen und. Dieses schreckliche Verbrechen, dann denkt man manchmal, lieber Gott, versteh es bitte nicht falsch, wir wollen nicht einen zweiten Terroranschlag, damit wir es endlich mitkriegen, sondern dieses Land hat das irgendwie, ich spreche den Deutschen meine Bewunderung aus, jetzt werde ich auch so patriotisch wie du und sag, dass man mit den Menschen, den Opfern mittrauert, dass man jetzt nicht das radikalisiert. Selbst de Maizière braucht 2 Monate, um Herrn Jäger, dem Innenminister in Düsseldorf, SPD, zu sagen, was er denn da sofort hätte besser machen sollen. Bisschen widersprüchlich, weil wenn de Maizière da 2 Monate drüber nachdenken muss, was er und so weiter, du verstehst. Ja, aber wo du Ralf Jäger schon ansprichst, hast du eine Vorstellung, was der gegen Hannelore Kraft in der Hand hat? Wieso? Weil Ralf Jäger in den letzten Jahren so viele Gründe geliefert hat, um aus allen politischen Ämtern für Lebzeiten rauszufliegen. Und dieser Mann kommt da durch und Kraft will wahrscheinlich lieber die Landtagswahl verlieren, als ihn vorher abzusägen. Ich glaube, wir haben so eine, Entschuldigung, ich esse gerade ein After Eight, greift doch zu, so eine Otto Rehagel-Denke. Die Mannschaft soll sich gar nicht erst einbilden, dass wir einen Trainer austauschen. Die sollen einfach alle Schiss haben. Die Kraft bewertet das als Zeichen von Schwäche. Ich glaube, in Wirklichkeit die Lörmann, die damals auch die Kraft überredet hat, überhaupt Ministerpräsidentin zu werden, mit einer Leihstimme von der Linkspartei WASG damals. Die haben ja drei Minister getauscht jetzt nochmal in der Legislatur. Und die sagen so, Rücktritt von so einem Prominenten. Dann werden die sagen, so, jetzt gibt's der Jäger endlich zu, dass er an Köln schuld war und dass er auch die Leverkusener Brücke beschädigt hat und dass der BVB so scheiße spielt. Nö, ich glaube, das ist gut stalinistische, sozialdemokratische NRW-Tradition, dass die hier gar keine Fehler machen. Ich bin sehr gespannt auf diese Wahl in Nordrhein-Westfalen. Was tippst du? Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch noch nicht, was ich wählen soll. Also überhaupt nicht. Das Doofe ist ja auch, dass man den Laschet mit so viel hier Tourette-Trixi von der AfD und Gauland und so umsetzt bei Maischberger, dass ich da sitze und sage, Armin Laschet, Emma Bruck, alles geile Freier, Europäer, stehen zu den Menschenrechten, besorgen es diesen Nazi-Schnallen da. Das hast du aber, selbst wenn du Armin Laschet irgendwo alleine hinstellst. Ist es so. Ist der... Also in dem Kontrast finde ich das unanständig, weil ich von einem Christdemokraten-Jubel zum nächsten... Poltere. Ja, aber ich habe den bei irgendeiner merkwürdigen Veranstaltung mal über Europa reden gehört und sowas. Und ich meine, über Europa reden, da muss man jetzt schon irgendwie sich sehr viel Mühe geben, um da irgendwie mit kontroversen Ideen um die Ecke zu kommen. Aber das war alles so eine klassische, fast sozialdemokratische Rede irgendwie. Das war völlig okay. In Ordnung. Und der macht so, das macht deine Wahlentscheidung nicht leichter? Eben. Also, na ja. Ich habe auch dieses Gefühl, also bei der Bundespräsidentenwahl war ja wohl sicher, dass der laut Umfragen beliebteste Kandidat, nicht der ausgekungelte, sondern der beliebteste Kandidat gewinnt, fand ich großartig. Dieser Glaser von der AfD, 40 Jahre in der CDU, in Frankfurt das Stadtvermögen in windige Aktienfonds angelegt und verbrannt. Und die präsentieren den dann als Alternative. Das ist natürlich vollkommen die Altpartei. Also ich finde es nicht mehr im Moment nicht mal mehr immer so politische Witze lustig. Ich finde ja auch, dass die Partei... Also die Partei, ja, so jemanden wie Trump erst möglich gemacht hat. Das ist nämlich genau dieses Haha, guckt mal, was für krasse Sachen wir sagen und fordern, was ich vorhin meinte. So, wir bauen eine Mauer. Oh, da ja. Woher hat Herr Trump das? Wobei die Partei, glaube ich, sich selber mehr so als Parodie auf eine kleine, schmierige, korrupte Schachtelhuber-Partei versteht. Also das schien mir immer mehr auf die FDP gezielt. Ja, aber es macht natürlich irgendwas mit dem Wähler, wenn du die ganze Zeit irgendwie auch noch dieses Störgeräusch auf dem einen Ohr hast, irgendwie so hier. Ja, klar. Deswegen, vielleicht sehe ich das Metagefühl, was ich im Moment habe, ist, vielleicht fand ich mich mal toll mit irgendwie jetzt kritisch sein und enthüllen und dagegen halten und wieder den Stachel löken in den letzten 30 Jahren meines beruflichen Werdegangs. Und erst recht war das so und hat man es vielleicht manchmal auch eitel genossen, wenn Leute sagten, boah, ihr traut euch ja was oder geile Sendung gemacht oder puh, das würden wir im Bayerischen Rundfunk aber nicht dürfen, Kollegen, geil, dass ihr das macht. Und es war alles billiger Partyspaß, Papphütchen, gegen jetzt diesen Moment, wo man sagt, okay, Handwerkskasten auf, Rohrzange, Kreuzschlitzschraubenzieher, Imbusschraubenzieher, Engländer, wo sind meine Werkzeuge dagegen, wenn es ernst wird? Und das ist eine komplett andere Sportart und manchmal habe ich Angst, wir können es nicht. Ich kann es nicht. Du kannst ja da nicht mehr mit nee, es ist halt, Gauland, es ist halt ich verwickel so sie jetzt argumentativ in ihre Widersprüche. Das ist nur, Herrn Trump sind seine Widersprüche völlig egal. Also das ganze Instrumentarium, womit wir 30 Jahre schön Wetter am Fußball gespielt haben und nie wieder Auschwitz gesagt haben in einem Land, das nie wieder Auschwitz wollte. So, das kommt mir auf einmal so, ja, nicht nur kindheitsidyllisch vor, sondern auch, es macht mir völlige Angst, weil haben wir das dann auch mal in der 93. Minute den Wirkungstreffer gegen die Arschlöcher zu machen? Haben wir das überhaupt drauf? Haben wir es überhaupt gelernt? Es werden ja immer direkt Vergleiche gezogen mit 1933 oder umliegenden Sachen. Auch bei Trump, also es kommt mir immer so vor, als ob es als einzige historische Vergleichsgröße immer nur Deutschland. Ne, weltweit immer nur ist den Nationalsozialismus gibt. Auch wenn Trump irgendwelchen Kritikern irgendwas vorwirft, sind es immer Nazi-Methoden. Es ist die einzige historische Vergleichsgröße, die überhaupt existiert, ist der Nationalsozialismus. Mhm. In Deutschland kann man sagen, gut, das hat man in der Schule so das oft. Das ist ja auch ein Maximalverbrechen für unsere Geschichte auf jeden Fall. Aber man kann ja auch vielleicht... Du hast vorhin Wilhelm II. Ins Spiel gebracht. Es gibt Dinge, es gibt Charaktere und sowas, da kann man es vielleicht besser mit vergleichen. Ja, wo man mehr daraus lernen kann. Vielleicht ist es gerade nicht 1928 oder sowas, sondern vielleicht ist es gerade, also mich erinnert es sehr an die frühen 90er, eine Zeit, wo ich dann medial plötzlich wach wurde und Dinge mitbekam und es brannten Heime für Asylbewerber. Und es gab Tote und es gab Schlagzeilen und ich hatte wirklich Angst. Weil du als Kind natürlich auch nicht verstehst, gegen wen ist das gerichtet und sowas. Und davon sind wir zum Glück noch ein ganzes Stück entfernt. Das ist jetzt eher in einem, das findet jetzt eher in den Parlamenten statt. Aber auch da sieht man ja, wie sich die AfD im Prinzip schon selbst zerlegt. Naja, wir haben jetzt. Ja, es die muss Tat schrieb das zum Erfolg das führen bei den Wählern. Also zum unsere Mauer ist aus Wasser. Also, das ist nun auch ein Ergebnis der Merkel-Politik, dass wir keine Mauer brauchen, weil das Mittelmeer den Job macht. Tödlich. Ich glaube, wir müssen da wehrhaft sein als Demokratie. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Demokratie das kann und dass das funktioniert und dass man zur Not auch mal diese 10% oder wie viel Wissenschaftler ja tatsächlich einschätzen in der Bevölkerung für sowas empfänglich sind, dass man das akzeptieren muss, weil es halt, die glauben ja die ganze Zeit, sie wären die Mehrheit. Und wenn man denen sagt, ja, ihr seid aber 10%, dann sprecht ihr nicht für die Mehrheit. Und dann muss man vielleicht mal anfangen, die Leute nicht über Gebühr in Fernsehsendungen einzuladen. Das ist einfach... Das ist einfach highly entertaining. Das ist so wie die Grünen vor 30 Jahren. Da kam Baldur Springmann in seinem Folklore-Kuttchen und dann kam Petra Kelly und Bastian als Friedensbewegte und Bundeswehroffizier und da kam Joschka Fischer in Turnschuhen. Das war einfach ein geiler Cast. Und den Fehler machen die alle. Wenn ich eine Talkshow sehe mit hier neulich, bei Sandra Maischberger, habe ich sie auch gefragt, warum lädst du denn jetzt, also früher habe ich gekotzt, wenn sie den Sarrazin eingeladen hat, jetzt lädt sie Sarrazin und Beatrix von Storch an. Worüber sollen die denn streiten? Wer es erfunden hat? Das verstehe ich nicht. Und sie sagt aber, ja, das sei eben jetzt im Moment so das Spektrum. Ne? Das hat was damit zu tun, wie Talkshows funktionieren. Wie viel Krokodile... Alle direkt alles weg. Diese wir haben Talkrunden. Also ich sage jetzt wir, weil ich Fernsehmitarbeiter bin, wir haben die mit erfunden, die AfD. Ja. Und ja, ich schäme mich. Wir haben versucht, sie nicht so viel einzuladen. Wobei es auch pharisäerhaft ist, wenn man den langjährigen CDU-Politiker Alexander Gauland einlädt und den AfD-Spitzenfunktionär Alexander Gauland nicht einlädt. Das ist auch wieder Bullshit. Lass es dir von einem alten Mann gesagt sein. Es gab brutal völkische Meinungen in der CDU, nicht nur in der CSU. In den 50er Jahren war die FDP das Sammelbecken der alten Nazis. Da herrschte Fackelumzug und der FDP-Vorsitzende Erich Mende zeigte bei jeder Gelegenheit sein Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern, das er aus den Händen des Führers für seine soldatische Heldigkeit in der Wehrmacht bekommen hatte. Also es gab das immer, ich will das nicht verharmlosen. Ich fand's cool, dass es das jetzt mal 10 Jahre, 20 Jahre nicht gab. Und ich kann auch nicht sagen, dass die bei 10% immer Schluss machen werden. Nur ich teile aus diesem Argument, aus einem anderen Argument, die gleiche Einschätzung. Nicht hysterisch werden. Ja. Außer in Holland, Österreich, Frankreich und Amerika. Und ein bisschen Dänemark, Ungarn und Polen. Und bei Österreich, Russland nicht zu vergessen. Österreich, also in Österreich lag der Ball ja wirklich auf dem Elfmeterpunkt. Vor einem leeren Tor. Das war die vierte Wahl. Mhm. Trump war gerade zum US-Präsidenten gewählt worden. Das System hatte sich mit völliger Unfähigkeit auch nur Briefwahlumschläge zu produzieren blamiert. Ja, es war Österreich, ein Land, wo Jörg Haider war. Es war im Prinzip völlig klar, dass Norbert Hofer Bundespräsident von Österreich werden würde. Und dann kommt die Nachricht, nö, Van der Bellen hat gewonnen. Und zwar noch mal ein bisschen obendrauf. Und du möchtest diesen Vergleich ja nicht hören, aber der 30. Januar 33 war nicht Hitlers bestes Wahlergebnis. Ja. Das war vorher gewesen. Also ich verstehe, was du meinst. Ich habe mit österreichischen Freunden telefoniert, als die Umfragen... Da wird sich auch noch zeigen bei der nächsten Parlamentswahl, ob es da wie hoch Strache da reinkommt. Dann nicht. Was mich so geschockt hat, war, dass die österreichischen Freunde dann in ihrem Wiener Schmäh sagten, wir haben schon Andres überlebt. Also schon die vorauseilende Bereitschaft, sich damit zu arrangieren oder zu sagen, wir können ja dann immer noch nach Berlin fliegen und da einen netten Abend haben. Ich möchte hervorheben die Eröffnung der Elbphilharmonie. Und zwar nicht aus diesem Steuergelder-Mecker-Dings, sondern ich war kurz nachdem das Ding so weit fertig war, dass man reingehen konnte als Tourist, um sich irgendwie auf der Plaza-Ebene, jetzt vom Wort her irgendwie mehr so nach Einkaufszentrum Fressmeile, aber okay. Ich war da drin und habe mir das angeguckt und habe gedacht, geil. Also ich wollte es doof finden, also ich hatte keine Chance. Ich habe gedacht, das ist mit das Größte, was ich architektonisch je gesehen habe. Aus so Gründen wie, da fährt eine Rolltreppe hoch und, ja pass auf. Wo Trump draufsteht? Nein, und diese Rolltreppe wechselt im Hochfahren die Steigung. Also es ist nicht einfach eine gerade Linie, die da hochfährt, sondern es ist geschwungen. Es ist völlig unnötig, aber genau dieses, es ist völlig unnötig, wir machen es deshalb, finde ich so grandios. Und es ist als Gebäude, es sagt wirklich an jeder Stelle, ja, natürlich hätten wir das auch einfacher machen können. Man muss jetzt keine 5,5 Meter hohen, geschwungenen Glastüren. Kann ich diese Äußerung von dir, Lukas, als Gastkommentar behandeln? Das muss nicht die Meinung der Redaktion oder dann ist ersten Beisitzenden wiedergeben, weil in mir staut sich jetzt ein längerer Textbaustein, den man so 1:1 ins AfD-Programm übernehmen könnte, was die Verschwendung von Geldern angeht in einem Land, wo Hartz-Empfänger, Kinder und Senioren nichts zu beißen im Kühlschrank haben. Und der wird so reaktionär, der Textbaustein. Ich einfach sage, hören Sie einen Gastkommentar von Lukas Heinze. Ich fand's grandios. Man muss auch mal ein bisschen über dieses 4 Jahre Legislaturperioden denken hinauskommen, ja, und einfach mal denken. So wir können ja sagen, mit Blick auf den Flughafen BER in Berlin, unser Dom hat 500 Jahre, der Brauch ist auch gut geworden. Ja, gut, der Flughafen ist jetzt, glaube ich, weder architektonisch noch schließt nicht zum Dom an, ich irgendwie finde schon, weil sie ganz zum Schluss auch noch irgendwo 2 Türme hinbauen können. Und dann sagen, dulle mal davor. Also ich möchte einfach die Elbphilharmonie nur einfach loben. Okay, mach. Auch, habe ich ja schon weitgehend. Okay. Auch das Musikforum in Bochum. Das Musikforum Bochum, genau vorher, mein Ding. Kurz vorher eröffnet wurde, auch ganz toll geworden. Nicht ganz so teuer. Dortmunder Fußballmuseum, 27 Millionen Euro. Patsch, 25. Dezember, Öffnung, Termin gehalten. So geht's in Dortmund. Gut, dann haben wir eigentlich alles auf dieser Liste soweit abgearbeitet. Da kommt auch schon wieder eine SMS von Angela Merkel. Dann lass uns diese 15 Seiten Nekrolog noch kurz durchsprechen. Was wir alles September, Oktober, November. Udo Ulfkotte ist aber ein Gerücht, ne? Das hat er sich selber ausgedacht. Hildegard Hambrücher ist halt super traurig. Aber die war sowieso aus der FDP ausgetreten. Das nützt und schadet niemandem mehr. Es fing an mit Shimon Peres, Dario Fo, dann König Bumipol. Ja, und seine bereits verstorbene Frau hieß ja Sirikit. Ich weiß noch den Tonfall meiner Mutter, und das muss lange her sein, König Blumenkohl und Königin Fensterkit. Und das fiel mir ein jetzt, als Bumipol starb und sein... Gestorben am 13. Oktober, der übrigens für mich der definitive Tag des Jahres 2016 war, weil du folgende Nachricht, ich möchte dir folgende Nachrichten des 13. Oktober 2016 vorlesen. Dieser Selbstmordattentäter, also der erfolglose Selbstmordattentäter, begeht Selbstmord in einem Gefängnis. Dario Fo ist tot, Bob Dylan bekommt den Literaturnobelpreis, König Bumipol ist tot und DNA von Uwe Böhnhardt an der Leiche der toten Peggy gefunden. Das ist doch komprimiert der ganze Wahnsinn eines Jahres nochmal in diesem Tag. Das mit dem Böhnhardt hat gar nicht gestimmt, ne? Das war wieder diese Verunreinigung, das hatten die schon mal, dass irgendjemand in der Wattestäbchenfabrik... Man war sich ja diesmal sicher, dass man und so weiter. Es ist so, dass der Lucky letztes Jahr hier an dieser Stelle die intelligente These aufgebracht hat, die mir seitdem ein bisschen Licht auf den Friedhof bringt, nämlich, dass wir einfach jetzt erleben, die ersten Menschen, die wir als popkulturelle Ikonen ein Leben lang erlebt haben, die in unserem Jugendzimmer als Poster, Bravo, Starschnitt an der Wand hingen, deren große Hits, deren Greatest Hits Erfolge, deren Pensions-TV-Shows wir gesehen haben, die sterben jetzt auch mal irgendwie. Also vielleicht sind gar nicht so viele mehr bedeutende Menschen gestorben, sondern mehr, wir kannten mehr von ihnen. Es gab kaum habe ich das verstanden, was jetzt, ich nenne es jetzt mal verkürzend die Heinzer-These, aber so wird es in die Geschichte eingehen, sterben weniger. Ja, das war der Jahreswechsel, der dieses Sterben beendet hat. Also Manfred Krug zum Beispiel ist gestorben, für mich Liebling Kreuzberg, ich weiß nicht, für dich mutmaßlich irgendwie ein bisschen anders besetzt. Ja, schon von Spur der Steine. Sowas mussten wir im Studium gucken, um Respekt vor den Brüdern und Schwestern im Osten haben, dass die auch Filme machen können. Und dann natürlich immer Tatort, Tatort, Tatort. T-Aktie, es tut mir leid, dass ich euch einen falschen Tipp gegeben habe. Und dieses und so eine Brummifahrer-Serie. Auf Achse. Oleg Popov, Leonard Cohen. Auch sehr traurig. Aber ist schon als er lebte. Also. Auch immer traurige Musik gewesen. Mhm. Leonard Cohen und David Bowie, deren Alben natürlich jetzt im Nachhinein dann anders wirken. Wann war Ozzy Osbourne? Der lebt noch. Und Lemmy von Motörhead? 25. oder 26. Dezember 2015. 15. Damit fing es an. Damit fing es an. Das sollte uns alle sehr nachdenklich machen. Er wurde immer zu diesen 2016 dann mit dazugezählt, war aber eigentlich davor. Ja. Also Cohen und Bowie halt mit übergroßen Alben nochmal abgetreten. Aber da wollen wir als Dritten im Bunde schaffen. Peter Hinze nicht vergessen, der Pastor war, CDU-Politiker und Chef des Bundesamtes für Zivildienst, als ich mit dem zuständigen Sachbearbeiter vereinbart habe, weißt du was, 13 Monate sind genug. Sonst hätte ich nämlich nochmal 24 Monate machen müssen. Peter Hinze ist ein Ass. 13 Monate hast du gemacht? Ja. Ich habe noch, habe ich denn 9? Ja, ja. Das war ich habe ja sogar noch, ich wurde noch gemustert. Eben. Aki Schmidt. Traurig genug. Roman Herzog. Fidel Castro vorher noch, wo man jetzt auch nicht mehr mit gerechnet hätte, dass der jemals noch. Mhm. Und ich dachte dann so nach König Bumipol und Fidel Castro so, jetzt sitzt Lisbeth zu Hause und macht sich jetzt mal das Glas voll und... Nee, und feiert jetzt, dass sie die Letzte ist, die jemals überhaupt, ja. Also alles abgeräumt, jetzt auch längste Regentin und alles. John Glenn, der erste Amerikaner im Weltall. Mhm. Hildegard Hambrücher hat sie schon gesagt. Jaja Gabor, wo man wirklich auch nicht mehr damit gerechnet hätte. Dass die noch lebt? Ja, dann dieses weihnachtliche, nachweihnachtliche... Schock. Ja, George Michael, Carrie Fisher und am nächsten Tag Carrie Fischers Mutter, Debbie Reynolds. Das ist... Aber weißt du, das ist so eine Scheiße, wenn dein Kind vor dir stirbt, das willst du auch nicht. Ja. Da mache ich auch so, wenn das so wäre. Das wird nicht so sein, aber wenn es so wäre. Ja. Ja. Peter Sarstedt. Roman Herzog. Wer ist Roman Herzog? Wenn ein neuer Altbundespräsident gewählt wird, wie zum Beispiel Jockel Gauck und viele seiner Frauen, dann sind ja wieder 200.000 Euro Apanage im Jahr fällig. Und wahrscheinlich ist der Topf gedeckelt. Ja, Udo Ulfkotte, der... Das sind Gerüchte. Wie war die legale Formulierung? Der umstrittene Publizist? Ja. Jackie Liebezeit, sagt dir natürlich was? Klar. Das ist der Schlagzeuger, der Großartige. Von Can. Und dann jetzt noch zum Schluss Al Jarreau. Es wird nicht lustiger, wenn wir immer über die Toten reden am Ende. Nein, aber das ist eine gute Überleitung, denn wir haben eine neue Rubrik. Mhm. Ich habe sie mal, es war nicht alles schlecht genannt, aber sie wird womöglich in Zukunft doch anders. Mhm. Also ich bin noch nicht so ganz sicher. Das ist jetzt für mich auch eine Premiere, liebe Zuhörer. Keine Ahnung, was der Lukas vorhat. Ich möchte, nachdem wir hier also quasi den Weltuntergang live verhandeln, so wie damals Orson Welles, möchte ich am Ende der Sendung als Ausblick, als Licht in der Dunkelheit und wir zeichnen diese Leute Sendung. Vorschlagen, die jetzt im nächsten Berichtszeitraum sterben sollen. Nein, wir sagen jetzt einfach irgendwie, was... Da hätte ich allerdings Ideen. Was in den letzten, in diesem Fall Monaten oder Wochen, also was in der letzten Zeit irgendwie irgendetwas kulturelles, popkulturelles, gesellschaftliches, politisches, irgendwas, vielleicht auch privates, was uns irgendwie Hoffnung gibt, oder was uns Freude gemacht hat, wo wir sagen, das war schön. Irgendwie ein Licht am Tunnel des Endes. Am Tunnel des Endes. Ja. Mhm. Sag doch mal, was ist dein Licht in der Dunkelheit gewesen? Oh mein Gott. Du musst jetzt echt nachdenken. Journalistenkrankheit. Ne? Ich habe die Sachen, die ich gut finde, habe ich gesagt. Ich finde gut, dass wir tatsächlich einen Links-Rechts-Bundestagswahlkampf haben können mit Schulz. Ich finde es gut, dass wir einen Mann des Friedens und nicht einen Militärgeistlichen als Bundespräsident, als Staatsoberhaupt haben mit Steinmeier. Das hat mir schon richtig Zuversicht auch gegeben, trotz dieses Inselgefühls. Und du? Bei mir geht es in eine ganz andere Richtung. Mein Licht der letzten Zeit war Conchita Wurst beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Hat ein Medley gesungen von großen ESC-Songs gemeinsam mit Ruslana. Die hat Euphoria von Lorraine gesungen. Dann kam Nicole, die dir vielleicht auch noch was sagt. Aha, die ja, natürlich, klar. die hat Merci Chérie von Udo Jürgens gesungen und dann kam Conchita Wurst und hat Satellite gesungen von Lena. Und das war so grandios, es war so eine tolle Version, so groß und orchestral und einfach nur beeindruckend. Also, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört euch Satellite in der Version von Conchita an. Es ist ganz toll und das war für mich nicht live, auch bei den Proben dabei war. Ein großer Gänsehautmoment und das fand ich toll und das möchte ich hervorheben. Und ja, also als Frank-Walter Steinmeier das gesungen hat, fand ich das auch gut. Ja. Lukas, war mir ein Vergnügen. Mit den goldenen Worten Love, Olaf, verabschieden wir uns. Olaf? Ja, das ist der Schneemann. Mhm. Olaf Gläserker war der Pressesprecher von Christian Wolff. Was macht der eigentlich? Weißt du, der ist zu New Yorker gegangen. Nein. Aber nicht zum Magazin, sondern zu dieser Klamottenkette. Cool, mal was anderes. Ja, ein Aufstieg wie Olaf Gläserker soll euch auch beschieden sein. Netter Kollege, falls das jetzt hört. Ich fand den immer unbürokratisch schon einfach. Ja. Die Bildzeitung leider auch. Wir bedanken uns. Wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes. Aber nur positive? Nur positive. Die negativen sind von mir. Wir freuen uns über Empfehlungen auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Ihr könnt uns auch folgen bei Twitter, Facebook, Instagram. Ihr kennt das alle. Oder real. Wenn ihr den Lucky irgendwo seht, könnt ihr ihm ohne weiteres folgen. Ich kann ihm oft nicht folgen, aber ihr könnt es da vielleicht. Ja. Es hat Spaß gemacht. Mir auch. Danke dir. Danke. Wir sagen es jedes Mal, aber wir versuchen es einfach. Nächsten Monat. Verlasst euch drauf. Also diesmal wirklich. Frohe Ostern schon mal. Ja, das war. Vielleicht im August After Eight. Oh. Macht's gut. Für die Nazis übrigens After 88. Lucky und Fried. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.